Morgenandacht, Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 4. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine wundervollen Freunde. Schaut, wir beten Gott in der Kraft und Freiheit des Heiligen Geistes an, nicht in Gesetzen und religiösen Pflichten. Ich habe einen ziemlich bekannten amerikanischen Prediger etwas sagen gehört. Das hat mich wirklich schockiert. Er sagte, wenn wir in einer Veranstaltung zusammenkommen, ist es sehr gefährlich, einfach in den Raum zu kommen und anzufangen, Gott anzubeten. Und er zitierte Sachen aus dem Alten Testament, dass sie sich waschen und reinigen mussten, bevor sie sich dem Heiligtum nähern konnten. Und er sagte, wir können nicht einfach in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir nicht zuerst sorgfältig unser Leben durchforsten und uns reinigen. Und er verwendete all diese alttestamentlichen Beispiele. Er ermutigte die Menschen und forderte sie heraus, dass sie, bevor sie Gott loben oder anbeten, jeden Bereich ihres Lebens betrachten, um zu sehen, ob sie irgendetwas falsch gemacht haben und dann Gott um Vergebung bitten. Sie verbringen also viel Zeit damit auf sich selbst zu schauen, sich zu verdammen und zu richten. Ich dachte, wow, haben die nie Philipper 3 gelesen? Schau, was Paulus sagt. Wir beten Gott in der Kraft und Freiheit des Heiligen Geistes an, nicht in Gesetzen und religiösen Pflichten. Warum ist das so wichtig? Er sagt es uns im Rest des Verses. Da steht, wir sind diejenigen, die sich dessen rühmen, was Jesus Christus getan hat. Sobald du wirklich die Kraft des neuen Bundes verstehst, dann rühmst du dich nichts anderem als dem, was er bereits getan hat. Wenn wir Gott also in Freiheit anbeten, dann schauen wir nicht auf uns selbst und suchen unsere Fehler und was wir falsch gemacht haben, sondern wir schauen auf ihn und alles, was er getan hat. Das ist die wahre Anbetung der Freiheit im Heiligen Geist. Denn immer, wenn wir auf Jesus schauen, erkennen wir, dass wir gerecht, perfekt und heilig sind und wir ihn in Freiheit loben können. Er sagt, dass wir uns darin rühmen sollen. Meine Güte, wie viel Rühmen gibt es doch in der christlichen Welt. Wir rühmen uns für dies und das und so viele Dinge, die wir getan haben, aber wir rühmen uns nicht dessen, was Jesus getan hat. Denk mal nach, worin rühmst du dich? Rühmst du dich deiner tollen Errungenschaften oder in dem kraftvollen Leben, was du führst? Rühmst du dich dessen, wie schön Gott für dich ist oder wie schön du für ihn bist? Denk darüber nach. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir uns von früh bis spät nur in Jesus rühmen. Wir sollten uns all dessen rühmen, was er getan hat. Sieh mal, wie er schließt. Und nicht dessen, was wir in unserer eigenen Kraft erreichen können. Weißt du was? Überall auf der Welt treffe ich ausgebrannte Christen und viele ausgebrannte christliche Leiter. In Amerika wurde eine Umfrage unter Pastoren und Leitern durchgeführt und es ist echt total schockierend, wie viele von ihnen mit Depressionen kämpfen. Und ich habe mich immer gefragt, was die Wurzel dieser Depressionen ist, denn es gibt immer eine Ursache. Warum sind Christen so ausgebrannt und gestresst? Ich kann dir sagen, warum. Es steht hier, wir rühmen uns dessen, was Jesus Christus getan hat und nicht dessen, was wir in unserer eigenen Kraft erreichen können. Jeder, der aus eigener Kraft heraus lebt, wird ausbrennen, verletzt werden und kann in Depression enden. Denk daran, bist du glücklich, freudig und freust dich an Jesus oder bist du in deinem christlichen Leben auf deinem Weg mit Jesus ausgebrannt? Wenn du in deinem christlichen Leben ausgebrannt bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ihm einfach aus deiner eigenen Kraft heraus dienst. In all den Jahren, in denen ich meinem Jesus diene, wenn ich da abgekommen bin aus seiner Gnade, seiner Befähigung und dem vollbrachten Werk am Kreuz herauszuleben und anfing, Sachen aus eigener Kraft und eigenen Fähigkeiten herauszutun, dann lief es wirklich schlecht. Ich wurde müde, überlastet, frustriert und gereizt. Das müssen wir vermeiden. Wie vermeiden wir es? Indem wir uns den ganzen Tag lang damit rühmen, was Jesus getan hat, und den ganzen Tag sagen: Jesus, du hast es vollbracht, du hast alles getan, du bist so genial. Wenn du lernst, das zu einem Lebensstil zu machen, weißt du, was dann passiert? Du wirst immer mit dem Leben Gottes gefüllt sein und du wirst niemals ausgebrannt sein. Lasst uns also anfangen, uns wie verrückt dessen zu rühmen, was Jesus getan hat, und lasst uns niemals darüber reden, was wir aus eigener Kraft geschafft haben. Und bis morgen.